Das kambodschanische Gedenkkomitee für den großen Führer Generalissimus Kim Il-sung wurde am 23. Juni gebildet. Das Komitee beschloss, den Zeitraum vom 23. Juni bis 13. Juli als Gedenkzeit festzusetzen und in dieser Zeit das heilige revolutionäre Leben und die unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung, vor allem das Verdienst um die Entwicklung der Freundschaftsbeziehungen beider Länder durch die Massenmedien breit vorzustellen und politische und kulturelle Veranstaltungen zu organisieren. Und am 22. Juni wurde das Gedenkkomitee für Genossen Kim Il-sung in der KP Deutschlands und das Schweizerische Gedenkkomitee zum 22. Todestag von Präsidenten Kim Il-sung in Basel gebildet.